Kundgabe 7742. Empfangen am 11.11.1960. Zu dem UFO-Kongress. Das eine ist gewiss, dass ich meine Hände schützend über den meinen halte, wenn das Ende gekommen ist. Ich habe wahrlich Engel genug, denen ich die meinen anvertraue, die ich anweise, einen Schutzwall um sie zu bilden. Und also könnet ihr euch alle in meiner Obhut geborgen wissen, was auch kommen mag. Ich will euch daher warnen, euch Kräften zu überlassen, auf deren Hilfe zu bauen, die ihr anderswo vermutet als in meinem geistigen Reich. Die also noch nicht in jener Vollkommenheit stehen, dass sie als geistige Lichtboten meinen Auftrag ausführen. Ich will euch warnen, mit Bewohnern aus anderen Welten Verbindung zu suchen, die ihr auch nur geistig herstellen könntet, die euch aber keine Garantie bieten, dass sie euch die Wahrheit vermitteln. Es soll euch immer wieder gesagt werden, dass nur das Vollkommene in meinem Reich solche Aufträge ausführen kann und darf, die euch Schutz und Hilfe garantieren. Denn Wesen, die jene Vollkommenheit noch nicht erreicht haben, werden sich immer noch zum Zwecke ihres Ausreifens auf solchen Schöpfungswerken befinden, wo sie naturgesetzlich auch an diese gebunden sind. Ihr müsstet also unterscheiden, Lichtwesen, die in meinem Auftrag meinen Willen ausführen, die bei mir weilen im Reiche des Lichtes, und Wesen, die selbst noch gebunden sind, also noch nicht die volle geistige Freiheit haben, solange sie zum Zwecke geistigen Ausreifens die Gestirne verschiedenster Art beleben. Ihr dürft euch nicht verlassen auf mediale Vermittlungen aus jenen Welten, die euch Menschen auf Erden unerreichbar sind und bleiben werden, wie dies auch umgekehrt der Fall ist. Rechnet nicht auf Hilfe von jenen Welten, wenn das Ende der Erde wird gekommen sein, laut Plan von Ewigkeit. Denn ich selbst werde die meinen schützen und erretten aus ihrer Not, weil ich allein auch weiß, wer zu den meinen gehört. Glaubet ihr, dass ihr gerettet werdet, wenn ihr nur die Sympathie für jene Sternenbewohner aufzubringen vermögt? In welchem Irrtum seid ihr befangen? Es fehlt euch jeder klare Einblick in meinen Heilsplan, der wahrlich durchgeführt werden wird, wenn die Zeit gekommen ist. Und würde ich euch nicht selbst davon Kenntnis geben, wenn es mein Wille wäre, dass ihr euch jenen Wesen anvertraut, die man den Mitmenschen glaubhaft zu machen suchet? Wenn ich die Wahrheit zur Erde leite, dann würde ich auch jenes Wissen nicht vorenthalten, so es der Wahrheit entsprechen würde. Doch ihr zweifelt eher an meinem Wort als an den Berichten, die euch durch Einwirken meines Gegners übermittelt werden. Und ich will, dass ihr in der Wahrheit stehet. Ich will euch immer wieder die Versicherung geben, dass die meinen geschützt werden und dass zahllose Engel ihre Obhut übernehmen, weil sie in meinem Willen tätig sind, weil sie auch die Kraft haben, euch zu helfen und es darum keiner irdischen Hilfsmittel bedarf. Denn meine Liebe, Macht und Weisheit werden am Ende offensichtlich in Erscheinung treten, wenn auch dann mein Wirken widergesetzlich ist und sein kann, weil die meinen glauben und alles für möglich halten und die Ungläubigen von der Erde vertilgt werden. Aber ich fordere von den meinen nicht den Glauben an Erscheinungen oder Berichte, die auf einem Wege zu den Menschen gelangen, die nicht meinem Willen entspricht. Warum verbindet ihr Menschen euch nicht mit mir? Warum rufet ihr Wesen an, deren Reifegrad ihr nicht ermessen könntet? Warum vertrauet ihr euch diesen Wesen an und glaubet, dass sie euch schützen werden, wenn der Tag des Endes gekommen ist? Ich fordere allein nur den Glauben an mich, in Jesus Christus. Und wer in diesem Glauben sich innig mir selbst verbindet, der braucht wahrlich keine sichtbaren oder unsichtbaren Helfer, denn ihm stehen ständig meine Engel zur Seite, die Kraft und Macht in Fülle besitzen und immer handeln werden nach meinem Willen. Und er wird auch keine Verbindung aufnehmen wollen zu Bewohnern anderer Welten, deren Reifegrad ihm unbekannt ist. Denn solches kann nur auf medialem Wege geschehen, der seiner großen Gefahren wegen von euch Menschen nicht beschritten werden sollte. Denn ihr könnet mich wahrlich selbst vernehmen, wenn dies euer Wille ist. Und ihr mich um die Wahrheit angehet. Und dann werdet ihr auch wahrlich in der Wahrheit unterwiesen werden. Amen.